Dr. Ol, Lügen Chrysera Spirit Börze sonnt sich, vom 22. Juli 2018. Den fransigen Kanisterkorb wie noch auf wirklich jedem anderen Bild verschmitzt geneigt, damit die Kamera einfängt, was er für seine Schokoladenseite hält, die dummen, leeren Augen zu schlitzen verengt, wie es sich für selbstgefällige Veganse gehört und natürlich das hässliche Gesicht zu einem schiefen Grinsen verzerrt, das so falsch ist wie die ganze Jammergestalt, die hier in der Wiese hockt. Das ist er, so kennt man ihn, Christian Lügen Chrysi Pörzel, 44, nach eigenen Angaben natürlich 39, arbeitslos, harte Schnorre, nach eigenen Angaben natürlich selbstständig, und von Kopf bis Fuß einfach nur unerträglich. Und wie sollte es anders sein? Natürlich macht er sich einfach so und ohne zu fragen in fremder Leuts Eigentum breit und stellt seinen Gartenstuhl einfach irgendwo aufs Feld, den Laptop gut sichtbar hinten angelehnt. Natürlich so, dass man den Apfel auch gut sehen kann. Seht her, hier sitzt ein reicher Mann, der sich was leisten kann. Aber natürlich überhaupt keinen Wert auf Statussymbole legt, er doch nicht. Das Geröffel links im Bild zeigt dann die eigentlichen Lebensumstände. Eine dreckige Bahnisolierschaum, die hier als Liege dienen muss, ein Haufen Wäsche vom Flohmarkt, ein Salatkorb, vermutlich geklaut, und Chiaras alter Schulranzen, wissen wir auch gleich, wer das Bild geschossen hat. Und was für ein Bild. Auch mit krampfhaft eingezogener Plauze und durchgestreckter Brust will sich sogar kein Eindruck virile Männlichkeit breitmachen. Stattdessen meint man, die schmutzigen Fingernägel, die dreckverkrusteten Streichholzbeine und natürlich die ungepflegte Fressluke regelrecht riechen zu können, ein Brodem von grindigen Talg, Klabusbären und Maulgelü umwabert die ganze Elendsgestalt. Rollo. Alle, man wundert sich, dass die Linse nicht beschlägt. Und überall aus diesem Zerrbild eines mächtigen Mannes sprießt wie Unkraut aus den Gehsteigfugen in Leipzig-Trauscher, wo dieser Lappen heute Abend wieder die Essensreste aus den Mülleimern normaler, anständiger Leute fischt, um damit sein kärgliches Nachtmahl zu bestreiten. Überall also wuchert aus diesem windschiefen Troglodyten das Körperhaar in filzig räudigen Zotteln und Strähnen, dass es die Sau graust. Der ganze Leib schaut aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen, in das ein mittelfränkischer Internetbettler einmal zu oft seine Abrissbirne von Arsch gefeuert hat und das nun einfach nur noch auf den Sperrmüll gehört. Und zu allem Überfluss und um das Maß an Ekel nicht nur voll zu machen, sondern zum Überlaufen zu bringen, Rollo, alle, aber sowas von, hat der Sperrmüllmensch natürlich auch nichts an. Eine halbierte Wassermelone bedeckt, was nun auch wirklich niemand auf der ganzen weiten Welt sehen möchte und was eine halbierte Kiwi auch schon bedecken könnte. Aber Lügen Chrysi wäre ja nicht Lügen Chrysi ohne diesen unverwechselbaren Tuch völlig haltloser Selbstüberschätzung und Inszenierung. Und ganz eigentlich ist es ja auch nur die abgrundtiefe Hässlichkeit der Jahrgrube, die bei diesem Ganzkörperversage an der Stelle schwört, wo rechtschaffene Leute den Charakter haben, die seine Erscheinung so abstoßend, so bar jede Erträglichkeit widerlich, so unerbittlich verachtenswert macht. Das Allertollste ist dann wirklich, dass dieses Paket voll Scheiße sich selbst für galmant und sogar für einen anständigen, gar guten Menschen hält. Kannst du dir echt nicht mehr ausdenken.